Herzlich willkommen erstmal. Ich möchte versuchen, das, was ich heute vortrage, etwas eher allgemein zu halten, weil ich auch nicht sicher bin, wie das sozusagen jetzt bei der Unterschiedlichkeit der Anwesenden mit dem Verständnis ist, wenn man allzu speziell auf einzelne Sachen eingeht. Aber ich denke, ich werde hoffentlich trotzdem im Einzelnen dann konkret genug sein. Ich möchte zunächst kurz anhand der gegenwärtigen Situation so anhand einiger Phänomene der gegenwärtigen Lage der Kunst und der Ästhetik als Disziplin an der Universität versuchen zu begründen, warum das überhaupt interessant ist, über den Begriff des Fortschritts was zu sagen, beziehungsweise welches Problem und welche negativen Erscheinungen im gegenwärtigen Kontext man vielleicht auch besser verstehen kann, wenn man versucht, diesen Begriff mal zu entfalten. Und dann anhand einer Diskussion, die schon länger her ist, die aber, glaube ich, so für die ganze Entwicklung des modernen Kunstbegriffs bis heute sehr wichtig ist, also vor allem für die Auflösung so des Werkbegriffs in der Kunst, die Bedeutung spätestens seit den 60er Jahren von Performance, Happening, Kunst und so weiter, nämlich anhand der Diskussion um den Begriff der Aura, den Walter Benjamin vor allem in seinen beiden Schriften Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit und seiner Schrift über Charles Baudelaire eingeführt hat und als etwas eingeführt hat, was die moderne Kunst destruiert. Und anhand dieses Begriffs bzw. der Konzeption von dessen Zerfall möchte ich versuchen, eine bestimmte Konzeption von Fortschritt in der Kunst, die lange Zeit sehr maßgeblich ist und mittlerweile, glaube ich, ohne dass man noch weiß, woher das kommt, so konsensual geworden ist, ein bisschen zu kritisieren und zu überlegen, ob man das, was da als Fortschritt begriffen wird, nicht eher als negativen Fortschritt versuchen müsste zu fassen. Und dann möchte ich auch im Hinblick auf die Diskussion zwischen Benjamin und Adorno über diesen Begriff der Aura versuchen, das zu skizzieren, was, denke ich, für einen qualitativen Begriff von Fortschritt, also Avanciertheit in der Kunst, notwendig mitgedacht werden muss und was für die kritische Theorie, für die ästhetische Theorie Adornos vor allem sehr wichtig ist, nämlich den Terminus des Vorrangs des Objekts. Das kennen sicherlich viele nicht. Das ist bei Adorno im Grunde genommen so ein bisschen, das bezieht sich einerseits auf Hegel, andererseits auch auf die Psychoanalyse und diesen psychoanalytischen Begriff der Objektbeziehung, und möchte versuchen darzustellen, dass eigentlich das, was als Destruktion der Aura des Kunstwerks unter bestimmten Vorstellungen so von Progressivität häufig etwas vorschnell gefeiert wird, eigentlich real einhergeht oder vielleicht induziert worden ist durch den Zerfall dessen, was die kritische Theorie Objektbezug nennt. Und das möchte ich relativ kursorisch an drei Erscheinungsformen der Kunsttheorie versuchen deutlich zu machen, die sehr wichtig geworden sind im Laufe der Zeit in der Abfolge, aber auch gleichzeitig, nämlich einer bestimmten Form von Kunstsoziologie, an der sogenannten pragmatischen oder performativen Wende und an der Rezeptionstheorie. Und dann möchte ich abschließend noch ein paar sehr notwendigerweise kurze Worte darüber sagen, was man denn dem, was ich hier vor allem kritisch und negativ versuchen möchte zu entfalten, entgegenhalten könnte. Anfangs ist vielleicht wichtig, darauf zu erinnern, obwohl das scheinbar banal erscheint, aber offenbar nicht so präsent ist mehr heute, dass überhaupt von Fortschritt zu reden natürlich nur Sinn macht, sowohl ästhetisch wie auch gesellschaftlich oder politisch, wenn man das als einen qualitativen Begriff versteht und nicht als einen rein chronologischen oder linearen. Das ist aber gar nicht so banal, wie es erstmal erscheint, wenn man sich klar macht, dass gerade im Gebiet der Kunst mittlerweile, wenn überhaupt noch von Fortschritt die Rede ist, eigentlich ist das mittlerweile, denke ich, eher ein altbacken klingender Begriff, der durch solche netten Phrasen wie Innovation oder so dann ersetzt wird. Dass also, wenn von Fortschritt oder Avanciertheit von Kunst die Rede ist, tatsächlich eher an sowas wie eine lineare Progression, eine ständige Weiterentwicklung, eben Innovation oder Entfaltung des sogenannten innovativen Potenzials gedacht wird. Das sieht man ganz einfach daran, dass wenn man heute beispielsweise sei es einen kanonisierten oder einen weniger bekannten Autor, in den Mittelpunkt eines Symposiums stellen möchte oder ein Forschungsprojekt beantragen möchte über irgendeinen Gegenstand, eben diese Formel vom innovativen Potenzial, von der Anschlussfähigkeit und so weiter nicht fehlen darf, damit man überhaupt auch eine annähernde Chance hat, Gelder zu bekommen. Das konnte man etwa zuletzt im Februar anhand des Büchner-Jubiläums sehen, wo es auch mehrere Kongresse gab, und bei Büchner mag das in gewisser Weise auch gar nicht falsch sein. In der Art, wie es behauptet wird, wird es dann eben aber auch wieder falsch. In keiner dieser Symposien die Rede davon fehlte, dass Büchner ein engagierter Autor gewesen sei, der eben jung gestorben ist. Also Jugendlichkeit ist auch wichtig, auch wenn sie nur dadurch entstanden ist, dass man zu früh stirbt. Und dessen Werke sozusagen für heutige Diskussionen in alle möglichen Hinsichten anschlussfähig sei. Das lässt sich bei Büchner relativ problemlos behaupten, weil das in der Tat ja irgendwie ein Werk ist, was sich nicht erschöpfen lässt, auch wenn es recht schmal ist. Das muss man aber auch bei allen möglichen anderen Gegenständen behaupten, um die Relevanz, das ist auch so ein anderer Begriff, des Gegenstandes zu exponieren, und zwar nicht keineswegs nur strategisch, sondern tatsächlich essentiell. Relevanz bedeutet sozusagen Anschlussfähigkeit, Verwertbarkeit eines Textkorpus für gegenwärtige Diskussionen und ist kein Begriff, der auf die Substantialität des Werks oder des jeweiligen Gegenstands zielt. Da an solchen Dingen kann man sich schon mal klar machen, dass das, was ich später noch genauer zu beschreiben versuche, was man Objektbezug nennen kann, einfach im alltäglichen praktischen Umgang mit den Gegenständen immer mehr verschwindet. Und dass auch das, was die kritische Theorie in die Formel zu fassen versucht, dass Kunst einen Zeitkern hat und dass eben das auch gleichzeitig der Wahrheitskern ist, dass das auf einen merkwürdigen Relativismus mittlerweile heruntergekommen ist, der all das verfehlt, was damit ursprünglich gemeint ist. Denn Zeitkern der Wahrheit oder auch Zeitkern von einer ästhetischen Erfahrung, die man an einem Objekt macht, heißt eben im Sinne der kritischen Theorie nicht einfach, dass das historisch relativ ist und dass Wahrheit, dass sozusagen jede Zeit ihren verschiedenen Begriff von Wahrheit hat, das wäre eben Relativismus, sondern heißt, dass eben in der Geschichtlichkeit des Werkes eben die Wahrheit steckt und dass man sozusagen in der Entfaltung der immanenten Logik etwa eines Kunstwerkes und indem man zu zeigen versucht und nachzuvollziehen versucht, inwiefern das historisch ist, eben auch was Allgemeingültiges und Verbindliches sagt. Das heißt, der Begriff des Fortschritts, der hier sozusagen in gewisser Weise in diesem Begriff des Zeitkerns im qualitativen Sinn schon angelegt ist, hat notwendigerweise zu tun mit ästhetischen Urteilen, die man fällt, also möglicherweise auch mit bestimmten Rangstufen, die man zwischen Werken, also mit einer bestimmten Hierarchie, die man vornimmt, die keineswegs übereinstimmen muss mit dem gängigen Kanon. Im Gegenteil, das tritt relativ schnell in Konflikt miteinander, die aber trotzdem auf ein verbindliches Urteil über Gegenstände, über Erfahrungen sich kristallisieren muss, die man anhand von bestimmten ästhetischen Gegenständen macht. Und die Art und Weise, wie aber heute Kunst eben als relevant oder als innovativ oder was weiß ich, wahrgenommen und verkauft wird und im akademischen Betrieb, auch darauf komme ich gleich noch, immer schnellere Halbwertszeit eigentlich so verheizt wird, hat eben verfehlt eigentlich dieses Moment der Verbindlichkeit der Historizität und der Verbindlichkeit der Erfahrung von vornherein, sondern sieht tatsächlich Kunst eher als etwas, was dann relevant ist, wenn es zeitgenössisch ist. Also nicht, wenn es in der Historizität des besonderen Objekts und der Erfahrung, die man da macht, und in der besonderen Konstellation, in der ich heute mit dem ganzen Hintergrund der historischen Erfahrung meiner Zeit zu einem bestimmten Gegenstand trete. Also all das Spezifische und Qualitative der ästhetischen Erfahrung, wird nivelliert zugunsten der Vorstellung von Zeitgenossenschaft von Kunst, die eigentlich nichts anderes bedeutet als die Frage, was man damit theoretisch oder im Sinne der akademischen Verwertbarkeit anfangen kann. Das ist der eine Aspekt, der problematisch ist an diesem Begriff des innovativen Potenzials. Der andere ist, dass dadurch natürlich der ganze Textkorpus oder was auch immer, mit dem man sich da beschäftigt, eigentlich von vornherein nur wahrgenommen wird in Bezug auf seine Anschlussfähigkeit oder Verwertbarkeit für bestimmte gegenwärtige Theoriezusammenhänge, eigentlich also immer schon heteronom gesehen wird in Bezug auf vorgängige Wahrnehmungsschemata, die sinnvoller oder weniger sinnvoll sein mögen, die aber sozusagen als Filter fungieren und als Maßstab dafür, was man mit einem Gegenstand anfängt, womit dann eigentlich Theoriebildung, also der Versuch, mit einem bestimmten theoretischen Hintergrund ein konkretes Objekt zu verstehen, zu einem bloßen Wahrnehmungsfilter, zu einer Vorstrukturierung und einer Vorzurichtung des Materials herunterkommt, die dem Verstehen des Objekts eigentlich eher im Wege steht. Also das hat natürlich damit zu tun, dass diese ganze Sphäre der Kunstproduktion wie auch der Ästhetik als philosophischer Disziplin mittlerweile ganz offensichtlich und immer eklatanter sich als etwas enthüllt, was sie im Grunde genommen schon immer war, nämlich als im ökonomischen und gesellschaftlichen Sinn selbstverständlich irgendwie nutzlos. Also mit anderen Worten, alle, die in diesem Bereich tätig sind, wissen im Grunde, und je stärker sie in Konkurrenz zueinander treten in irgendwelchen Forschungsclustern oder, sie können sich ja dann nachher dann bewerben, Ausstellungen oder so, die man macht, dass es sich hier um eine immer schärfer werdende Konkurrenz von potenziell Überflüssigen handelt, die mit dem, was sie da tun, auch wenn es noch so interessant sein mag, irgendwie natürlich eigentlich nicht verwertbar sind. Und das, genau das aber verschärft den Konkurrenzkampf und die Irrsinnigkeit des einander Ausstechens und des Kämpfens um Definitionsmacht über irgendwelche theoretischen Konzepte, wie sinnlos sie auch sein mögen, erst recht. Und je offensichtlicher das wird, desto mehr verschwindet aber auch dieser Objektbezug, also die Frage, die sich eigentlich jeder, der irgendwas in dieser Richtung studiert, auch am Anfang natürlich stellt, was man damit eigentlich will, welcher Gegenstand es überhaupt wert ist, dass man sich mit ihm beschäftigt und welcher nicht. Also all diese Fragen lassen einen ja mittlerweile zunehmend hilflos zurück. Das soll nun aber nicht heißen, dass wir deswegen jetzt wieder sowas wie einen vorgegebenen Kanon brauchen, der in früheren studierenden Generationen dafür gesorgt hat, dass man gewissermaßen gewisse Fragen sich gar nicht erst stellen musste, weil eigentlich eine curriculare Ordnung durch den Kanon der Texte oder Werke, mit denen man sich da beschäftigt, schon vorgegeben ist. Denn selbstverständlich hat so diese alte Form von Kanonizität, die es zumindest bis in die 60er Jahre hinein tatsächlich gab, natürlich den Blick auf das, was wirklich vielleicht den Ausdruck fortschrittlich oder avanciert verdient, auch verstellt. Also die bloße Tatsache, dass sowas wie ein Kanon oder ein festes, tradiertes Curriculum nicht mehr vorhanden ist, ist an sich erstmal nichts Schlechtes. Das Problem ist, dass der Zerfall dieser vorgegebenen, über ein bestimmtes Bildungsbürgertum tradierten Ordnung eigentlich nur nicht dazu geführt hat, dass der Wahrheitsanspruch, der in der Kanonisierung von Werken auf eine verzerrte, fetischistische Art irgendwie bewahrt ist, eingelöst worden wäre, sondern nur dadurch dazu geführt hat, dass eigentlich so eine Art leerer, selbst heteronom bleibender Pluralismus sich etabliert hat, wo an der Institution selber, durch die man hier geschleust wird, sich auch nichts verändert hat und wo also einfach der Wegfall von sowas wie der Möglichkeit, qualitative Urteile zu fällen, eigentlich nur zu so einer Art losgelassenen Willkür geführt hat, in der auch sowas wie akademischer Streit, also tatsächlich das Herausarbeiten von unversöhnlichen Widersprüchen zwischen verschiedenen theoretischen Disziplinen beispielsweise, gar nicht mehr stattfindet, sondern verschiedene Leute mit verschiedenen Theoriehintergründen, wie das dann immer heißt, so nebeneinander herarbeiten und sich teilweise, großteils wahrscheinlich sogar überhaupt nicht mögen, aber daraus überhaupt nichts resultiert, außer gegenseitiger Verachtung, hinter dem Rücken reden und solche Dinge, aber kein theoretischer Streit. Also das vielleicht sozusagen als Skizze für die gegenwärtige Situation, um zu erklären, warum es sinnvoll sein kann, diesen Begriff des Fortschritts, der eigentlich in Bezug auf Kunst eher so ja, aus der Zeit stammt, als es noch sowas wie ein Marxismus an den Universitäten auch gab, also so aus den 60er, 70er Jahren, warum dieser Begriff vielleicht, warum es sich lohnt, den nochmal neu zu entfalten. Und das möchte ich jetzt zunächst in Blick auf eine Entwicklung skizzieren, die normalerweise so in der Kunstgeschichtsschreibung, also vor allem wenn so große historische Bögen gezogen werden von der bürgerlichen Ästhetik über das, was dann ästhetische Moderne heißt, bis zur Postmoderne, als fortschrittlich dargestellt wird, die aber meiner Ansicht nach eher sehr viele problematische Aspekte auch aufweist, nämlich eben das, was Benjamin Entauratisierung bezeichnet hat. Und dazu gehört das, was ich am Anfang schon angedeutet habe, die sogenannte performative, pragmatische Wende, das Abfeiern des Zerfalls des Werkbegriffs, der angeblich für irgendwie eine fetischistische, ästhetische Totalität steht und irgendwie eine bürgerliche Ideologie sei und so weiter. An all dem ist natürlich auch was dran, aber gerade indem man zeigt, was daran dran ist, kann man, denke ich, auch ganz gut zeigen, was an dieser bloßen Abfeierung der Entauratisierung, Pragmatisierung von Kunst, das, was man dann heute politische Kunst nennt, gehört ja auch dazu, was daran auch problematisch ist. Dieser Begriff der Aura stammt eigentlich aus den 20er Jahren, wo Walter Benjamin ihn in zwei Texten, wo er sich in ganz verschiedenen, unter ganz verschiedenen Aspekten mit der aufkommenden Massenkultur, der sogenannten, also sagen wir mal so der neueren, technisch vermittelteren Formen von populärer Kunst auseinandersetzt, eingeführt hat. Und interessanterweise wird bei Benjamin dieser Begriff der Aura schon eingeführt als etwas, was es bald nicht mehr gibt. In dem Text »Das Kunstwerk im Zeitalter und seiner technischen Reproduzierbarkeit« führt er diesen Begriff ein in Verbindung mit der Rede von der Echtheit des Kunstwerks. Da vergleicht er Fotografie und Malerei und sagt, dass es insbesondere in Bezug auf die traditionelle Malerei und bildende Kunst bestimmte Mittel gibt, um gleichsam empirisch auch Echtheit nachzuweisen, dass das in der Fotografie durch die Reproduktivität der Kunst selber wegfällt, dieses Problem, und sagt dann relativ am Anfang dieses Essays, die Umstände, Zitat, in die das Produkt der technischen Reproduktion des Kunstwerks gebracht werden kann, mögen im Übrigen den Bestand des Kunstwerks unangetastet lassen. Also ein Gemälde, was fotografiert wird, wird dadurch sozusagen empirisch nicht angefressen oder zerstört oder so. Sie entwerten auf alle Fälle sein Hier und Jetzt. Eben weil es beliebig verfügbar, reproduzierbar ist, als Bild verfügbar wird. Zitat weiter. Wenn das auch keineswegs vom Kunstwerk allein gilt, sondern entsprechend zum Beispiel von einer Landschaft, die im Film am Beschauer vorbeizieht, so wird durch diesen Vorgang am Gegenstande der Kunst ein empfindlichster Kern berührt, den so verletzbar kein natürlicher hat. Das ist seine Echtheit. Die Echtheit einer Sache ist der Inbegriff alles von Ursprung her an ihr Tradierbaren, von ihrer materiellen Dauer bis zu ihrer geschichtlichen Zeugenschaft. Da die Letztere auf die Ersteren fundiert ist, so geraten in der Reproduktion, wo die Erstere sich dem Menschen entzogen hat, auch die Letztere, die geschichtliche Zeugenschaft, ins Wanken. Freilich nur diese, was aber dergestalt ins Wanken gerät, ist die Autorität der Sache. Und dann sagt er, man kann, was hier ausfällt, im Begriff der Aura zusammenfassen und sagen, was im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verkümmert, das ist seine Aura. Und der ganze Essay zur technischen Reproduzierbarkeit versucht dann eigentlich zu argumentieren, dass dieser Auraverlust in gewisser Weise durchaus da noch im Sinne von Benjamin das revolutionäre politische Potenzial, gesellschaftlich revolutionäre Potenzial von Kunst befördern und entfesseln könnte, weil eben er die Aura, das, was er hier Echtheit nennt und was eben offensichtlich nicht nur ein empirischer, sondern ein qualitativer Begriff ist, sehr stark in Verbindung bringt mit einer bestimmten Form, mit einer bestimmten Form von bürgerlichem Kunstkult, wie er eben damals und heute auch teilweise noch zumindest in Konzerthäusern und Theatern betrieben wird. Also eine Art sozusagen organisierte Kontemplation, wo das Werk als Fetisch von einem völlig passiven Betrachterhaus irgendwie angehimmelt wird. Und dieser Kunstkult, der in der damaligen Zeit dann etwa vor allem anhand von Wagner und so bestimmten Formen von monumentalistischer Erbauungskunst tatsächlich durchaus zu Recht irgendwie als Beispiel für reaktionäre Kunst und Kunstwahrnehmung noch stark im Gedächtnis war und dessen Verbindung zum aufkommenden Faschismus Benjamin in diesem Text zumindest teilweise auch andeutet. Also diese Form von Fetischismus kann seiner Ansicht nach durch diese Entauratisierung, die das Objekt sozusagen entzaubert und verfügbar macht, zersprengt werden und die ja sozusagen im Sinne einer kollektiven Aneignung von Kunst das revolutionäre gesellschaftliche Potenzial von Kunst entfesseln. In dem späteren Text, der Mitte der 30er erschienen ist, über Charles Baudelaire, wird der Begriff der Aura von Benjamin schon sehr viel weniger rein negativ verwendet. Jedenfalls gibt es da ein deutliches, eher eine deutliche Tendenz, einen Aspekt an diesem Begriff der Aura zu retten. Da heißt es, und da wird Aura jetzt eher als etwas, was in der Wahrnehmung oder in der ästhetischen Erfahrung überhaupt erst realisiert wird, bestimmt. In dem Aufsatz über Baudelaire heißt es, was an der Daguerreotypie, in der Fotografie als das Unmenschliche, man könnte sagen Tödliche, musste empfunden werden, war das übrigens anhaltende Hereinblicken in den Apparat, da doch der Apparat das Bild des Menschen aufnimmt, ohne ihm dessen Blick zurückzugeben. Dem Blick wohnt aber die Erwartung inne, von dem erwidert zu werden, dem er sich schenkt. Wo diese Erwartung erwidert wird, da fällt ihm die Erfahrung der Aura in ihrer Fülle zu. Die Wahrnehmbarkeit, von welcher, dann zitiert er Novalis, die Wahrnehmbarkeit ist eine Aufmerksamkeit, und sagt, die Wahrnehmbarkeit, von welcher Novalis derartig spricht, ist keine andere als die der Aura. Die Erfahrung der Aura beruht also auf der Übertragung einer in der menschlichen Gesellschaft geläufigen Reaktionsform auf das Verhältnis des Unbelebten oder der Natur zum Menschen. Der Angesehene oder angesehen sich Glaubende schlägt den Blick auf. Die Aura einer Erscheinung erfahren heißt, sie mit dem Vermögen belehnen, den Blick aufzuschlagen. Das klingt jetzt in gewisser Weise sehr viel mystischer als diese vorige Definition, aber betrifft viel eher das, was dann Adorno auch vorab schon in der brieflichen Kommunikation mit Benjamin über diese beiden Essays an den Begriff der Aura versucht hat zu retten, nämlich dass in der Aura sozusagen, wenn man sie als Kategorie ästhetische Erfahrung begreift, also diese ganze Frage, inwiefern Naturwahrnehmung eine Aura hat, kann man erstmal beiseite lassen, vorsichtshalber. Das ist noch schwieriger, glaube ich. Dass aber sozusagen in Bezug auf Kunstwerke diese Aura eben nicht nur eine Mystifikation ist, die zerstört werden muss, damit das Kunstwerk sozusagen von seinem Fetischcharakter befreit werden kann, sondern auch sowas wie Autonomie von Kunst in dem Sinne festhält, als das Werk eigentlich Stellvertreter dessen ist, was die Menschen selber noch nicht können. Und das ist das, was Adorno in diesem Briefwechsel mit Benjamin, vor allem über den Kunstwerkaufsatz, mit dem Adorno überhaupt nicht einverstanden war, mehrfach deutlich macht, dass also sozusagen mit der totalen Preisgabe dieses Begriffs der Aura man auch den Anspruch der Autonomie der Kunst und damit die Tatsache, dass Kunst in gewisser Weise für das in den Individuen spricht, was in den Menschen noch nicht realisiert ist, diese Vorstellung ist für Adorno ja ganz wichtig, dass das damit auch preisgegeben wird. Und deswegen sagt er in diesem Briefwechsel, in dem er zu Benjamin einwendet, dass man den Begriff der Aura nicht vollkommen liquidieren sollte, oder fragt ihn, ist nicht die Aura allemal die Spur des vergessenen Menschlichen am Ding und hängt sie nicht durch eben diese Art des Vergessens mit dem zusammen, was Sie Erfahrung nennen, also in dem Baudelaire-Aufsatz. Also da stellt Benjamin mit dem Begriff ästhetische Erfahrung im Sinne einer Erfahrung des Gegenstandes eine Verbindung hier zwischen diesem Begriff der Erfahrung, der eigentlich eine Kategorie ist, die dem Subjekt irgendwie zugeschrieben wird, und dem Objekt selbst. Also die Aura wird hier sozusagen als Vermittlungsbegriff eingeführt, um deutlich zu machen, dass es hier nicht um eine Erfahrung geht, die das Subjekt macht, in dem Sinne, dass der Gegenstand etwas ist, auf das man nur seine eigenen Erlebnisse oder was auch immer projiziert, sondern dass es wirklich um Erfahrung des Objekts als etwas Inkommensurablem geht, was nicht restlos vermittelt und restlos absorbiert werden kann vom Subjekt. Also hier sind wir schon bei dem, was Adorno dann Erfahrung des Objekts nennt und Primat des Objekts in der ästhetischen Erfahrung. Diese ganze Diskussion um die Aura ist deshalb interessant, weil eigentlich der Begriff der Aura, und daher hat ihn Benjamin, auch aus einem sehr kryptischen und mystischen Kontext kommt, also von dem, Esoteriker Rudolf Otto, der mit Ludwig Klages und zu diesen ganzen ganzen präfaschistischen Lebensphilosophen dieser Zeit verbandelt war. Und diese Dinge hat Benjamin mit großer Intensität gelesen. Und dafür muss man vielleicht wissen, dass es bei Benjamin im gesamten Werk einen Konflikt und einen Widerspruch gibt, der sich nirgends auflöst. Einerseits zwischen einer enormen Begeisterung, die viel stärker ist als bei Adorno, für so bestimmte Formen von, ja, schon so Irrationalismen, also für die Lebensphilosophie. Er hat sich auch mit Handlesen beschäftigt und Sterndeuterei und all diese Dinge. Also wirklich, und dieser ganze Bezug auf die Tradition des Messianismus ist bei Benjamin auch viel stärker als bei Adorno. Dass es aber bei Benjamin umgekehrt auch eine Linie gibt, die in einem schlechten Sinn, möchte ich fast sagen, rationalistisch und pseudomarxistisch ist, und daher rührt wiederum seine auch wieder viel unkritischere Nähe zu Brecht und so zu bestimmten Traditionen des sozialistischen Realismus, kann man noch nicht sagen, aber der sozialistischen Literatur, wo er auch viel unkritischer Dinge affirmiert hat als Adorno. Das kann man durch das ganze Werk verfolgen. Also einerseits ein viel flacheren Rationalismus in seinem Verständnis von Marx, auf der anderen Seite eine Begeisterung für Formen von scheinbar vorrationaler Erkenntnis, Erlebnis, Unmittelbarkeit der Anschauung und so weiter, die man bei Adorno so auch nicht findet. Und deswegen ist es interessant, dass Benjamin einerseits diesen Aura-Begriff unglaublich stark macht in mehreren Texten, also zumindest insofern, als es eine ganz bedeutsame Kategorie bei ihm wird, auf der anderen Seite aber die Tendenz hat, die Aura als etwas einzuführen, was zum Verschwinden gebracht werden muss im Namen der besseren Zukunft sozusagen. Also da gibt es die Vorstellung tatsächlich, und die unterscheidet ihn nun wiederum essentiell von Adorno, würde ich denken, dass der fetischistische Aspekt von Kunstwahrnehmung, also die Idolatrie, ne, dass also man in der Erfahrung eines Kunstwerks gewissermaßen sich selbst vergisst und das Werk, was man in dem Moment erfährt, sozusagen für einen alles ist und nicht einfach nur irgendein Objekt, mit dem man was machen will, dass dieses fetischistische Moment blank abgelehnt wird als Ausdruck von Ideologie. Während bei Adorno auch in der ästhetischen Theorie immer wieder der Gedanke vorkommt, dass gerade in der ästhetischen Wahrnehmung, aber überhaupt eigentlich in der Intersubjektivität auch so dieses Moment des Fetischistischen nicht ganz aufgegeben werden darf, weil gerade darin die Wahrnehmung des Gegenstandes auch aufleuchtet, als eines Gegenstandes, der eben unersetzlich ist und nicht sozusagen nur belehnt wird, wie das Benjamin in dem Text so etwas missverständlich ausdrückt, mit einer Projektion, die das Subjekt auf den Gegenstand projiziert, sondern die sozusagen tatsächlich eine Erfahrung des Objekts selber ist. Und es gibt bei Adorno oft diesen Gedanken, der spielt auch in der Psychoanalyse in anderem Zusammenhang eine wichtige Rolle, dass eben ein Moment sozusagen tatsächliche Wahrnehmung von Gegenständlichkeit, also eine Erfahrung des Objekts als etwas Inkommensurablem, ohne diesen Aspekt des Fetischismus als Moment, also, der das natürlich reflektiert werden muss und transzendiert werden muss, nicht möglich ist. Nun hat sich aber im Laufe der Geschichtsschreibung und auch der tatsächlichen Produktion von Kunst das, was Benjamin vor allem in dem Kunstwerkaufsatz so stark macht, denke ich, tatsächlich auf breitester Front durchgesetzt. Also das, nicht, das habe ich am Anfang ja schon angedeutet, dass also tatsächlich als das Innovative von Kunst sozusagen diese blanke Liquidierung dieses auratischen Aspekts abgesegnet wird und man den Fortschritt von Kunst tatsächlich mittlerweile eigentlich so schreibt, dass dann nicht so seit der Jahrhundertwende im Grunde schon seit der vorletzten durch Collage- und Montagetechniken, durch das Eindringen der neuen Medien auch in die Konstitution anderer Kunstformen der Werkzusammenhang immer stärker destruiert wird, dass das Werk als dass das geschlossene Kunstwerk sich dann schließlich vollends auflöst und in solchen Formen wie Performance-Kunst, Happening-Kunst und so weiter fortlebt, die eigentlich dann sozusagen diese alte, irgendwie als bürgerliche Restbestand wahrgenommene Kunst dann überschritten haben und etwas anderes daraus gemacht haben. Nun müsste man sich das sicherlich im Einzelnen anschauen, das, um zu beurteilen, in Bezug auf welche ästhetischen Tendenzen das auch zutrifft. Also beispielsweise gibt es sicherlich im Expressionismus und Dadaismus und auch in bestimmten Formen von Medienkunst überhaupt im Film natürlich Punkte, wo man sagen kann, dass das tatsächlich ein Fortschritt ist. Also man könnte, glaube ich, das ist aber nur eingeklammert gesagt, sich zumindest mit mir ziemlich schnell darauf einigen, dass eigentlich das gesamte Theater mehr oder weniger mit Recht ersetzt worden ist mittlerweile durch den Film. Also, dass das, was mittlerweile im Theater passiert, tatsächlich entweder nur die Karikatur des bildungsbürgerlichen Schaubühnentheaters ist oder irgendwelche intermedialen Experimente, von denen auch die, die sie anstellen, überhaupt nicht mehr sagen können, was das eigentlich für eine Relevanz hat. Und dass tatsächlich so Formen wie Kino oder Videokunst irgendwie in einer viel prägnanteren Weise bestimmte Dinge wie etwa eben die Bewegung, neue Zusammenhänge von Raum und Zeitwahrnehmung und so weiter veranschaulichen und entfesseln können, als dass irgendwie in so pseudo-intermedialem Theater die Möglichkeit ist. Also man muss das sicher differenzieren, aber prinzipiell fände ich es wichtig, wahrzunehmen, dass tatsächlich an dieser Kritik, die Adorno da in diesem Briefwechsel an Benjamin übt, was dran ist. Also, dass man mit dem, was er Aura nennt, wenn man es einfach nur preisgibt, gewissermaßen auch das, was eben in der kritischen Theorie mit dem Vorrang des Objekts gemeint ist, also das, worin die Kunst gewissermaßen sein kann, der Möglichkeit nach, sprechen kann für etwas in den Individuen, was noch nicht sprechen kann. Also dieser wichtige Gedanke, gerade in der ästhetischen Theorie, dass der eigentlich preisgegeben wird, weil die Aura gerade dieses Moment in der Wahrnehmung beschreibt, das Inkommensurable oder Intermittierende, wie das bei Adorno manchmal genannt wird, was sich sozusagen nicht einfach auf Subjektseite veranschlagen und dem Subjekt assimilieren lässt. Und dass man den Versuch machen müsste, eben bestimmte moderne Formen, auch so gerade der eher postmoderne Formen der Ästhetik oder ästhetischen Theoriebildung mal daraufhin zu kritisieren. Und das möchte ich jetzt eher nur schlagworthaft anhand von drei Richtungen versuchen, die für die Vorstellung dessen, was eben auch innovative Kunstanalyse sei, sehr maßgeblich und mittlerweile eigentlich hegemonial geworden sind. Die erste, die Kunstsoziologie, nicht mehr so sehr Soziologie in Verbindung mit Ästhetik, ist eigentlich mittlerweile auch so ein bisschen altbacken. Die anderen beiden Punkte sind aber immer noch sehr wichtig. Die Rezeptionsästhetik, die sogenannte, und diese pragmatische oder performative Wende in der Kunstbetrachtung. Die Kunstsoziologie war das früheste, das im Grunde genommen schon in den frühen 60er Jahren begonnen wurde Und mir scheint das ein wesentliches Missverständnis in so traditionellen Formen von Kunstsoziologie, wie man sie zum Beispiel auch bei Bourdieu, ja schon, also wenn auch in einer sehr reflektierten Weise, findet, eigentlich darin besteht, dass der eine Satz nicht ernst genommen wird, der bei Adorno mehrfach auftaucht und der ganz essentiell ist für das Verhältnis zwischen Geschichte und Kunst. Eben, dass es nämlich, wie es da mehrfach paraphrasiert wird, nicht darum geht, das Kunstwerk in der Geschichte oder in der Gesellschaft zu betrachten, sondern die Gesellschaft und die Geschichte im Kunstwerk. Also das ist etwas, was dann so etwa bei Peter Zondi und in der kritischen Hermeneutik in den 60er, 70er Jahren sehr ernst genommen wurde, aber irgendwie sehr schnell verwässert worden ist zu so einer allgemeinen Kunstsoziologie. Das heißt aber eben, dass die Reichweite, die Erklärungs- und Erkenntnisreichweite von so Ansätzen wie zum Beispiel der Institutionenanalyse, die versucht, Kunstwerke daraufhin zu analysieren, was sie darüber aussagen, welche Gruppen und welche gesellschaftlichen, welche Gesellschaftsgruppen, welche verschiedenen Kunstgruppen und so weiter an der Produktion solcher Werke beteiligt waren, die also sozusagen das Werk auflöst in gesellschaftliche und institutionelle Zusammenhänge, dass solche Ansätze eigentlich für die Erkenntnis des jeweiligen Werkes immer oberflächlich bleiben, nicht viel, im Grunde genommen gar nicht viel bringen. Also das betrifft zum Beispiel eben auch etwa so etwas wie diesen Begriff des Feldes bei Bourdieu, der ja genau das meint. Also damit schon mit dem Begriff des Feldes ist der Primat des gesellschaftlichen Kontextes gesetzt. Von dem wird alles abgeleitet und das kann im Einzelnen zu interessanten Beobachtungen führen, führt aber dann im Konkreten tatsächlich, wo Bourdieu sich dann etwa mit Flaubert und bestimmten Vertretern der frühen ästhetischen Moderne beschäftigt, tatsächlich dazu, dass auf eine etwas reflektiertere Weise, aber letztlich gar nicht so unterschiedlich von Lukács und so früheren marxistischen Herangehensweisen an Kunst, tatsächlich das Werk abgeleitet wird von dem Standort des Produzenten oder dem gesellschaftlichen Kontext. Nicht? Also das betrifft diesen Begriff des Standpunkts, der im Titel der Vorlesungsreihe vorkommt, sehr essentiell. Damit wird eben genau das übersehen, was in der ästhetischen Theorie bei Adorno eigentlich das Wichtigste ist, nämlich dass sowas wie der gesellschaftliche Standpunkt desjenigen, der Kunst wahrnimmt oder produziert, dessen Ideologien, dessen Überzeugungen, dessen Biografie und so weiter in das Werk zwar eingehen, aber wie eben Adorno das immer ausdrückt, vom ästhetischen Objekt verzehrt werden, was nichts anderes heißt, dass das sozusagen als diese Dinge als Impulse, als Momente bis hin in irgendwelche intimsten und scheinbar kontingentesten Erfahrungen in das Werk einwandern, aber von der Logik des Werkes selber so transformiert werden, dass das Werk sich ablöst von den Intentionen oder Weltanschauungen desjenigen, der das hergestellt hat. Und deswegen kann man eben dann nicht so ohne weiteres sagen, dass etwa Flaubert irgendwie prototypischer Vertreter eines bereits im Zerfall begriffenen melancholischen Bildungsbürgertums gewesen sei oder was auch immer. Oder nicht, interessanter ist das noch so bei Autoren wie Stifter oder solchen ganz abseitigen Autoren, die eben in der Zeit des Biedermeier ist das besonders interessant, die eigentlich ganz lange abqualifiziert wurden als irgendwie restaurative Gestalten, die da in irgendwelchen Konzepten festhängen, die keinen mehr interessieren. Und auch da wird es eigentlich nur interessant, wenn man sich im einzelnen Werk anschaut, was eigentlich aus diesen ideologischen Aspekten, die in das Werk einwandern, tatsächlich in dem Werk geschieht. Und ob nicht möglicherweise das einzelne Werk in seiner eigenen Konstitution all das, was derjenige da möglicherweise mit wollte, auch dementiert. Und genau dieses Moment, in dem das Werk über die Intentionen und biografischen und gesellschaftlichen Kontext hinausweist, ist eben eigentlich das, woran sich das entzündet, was die ästhetische Theorie Objekterfahrung nennt. Und umgekehrt, auf der anderen Seite, und damit komme ich jetzt zur Rezeptionsästhetik, ist auch das, was ästhetische Erfahrung in einem emphatischen Sinn genannt werden kann, eben nicht das, was sich zurückführen lässt irgendwie auf das, was das Subjekt, das diese Erfahrung macht, erlebt hat oder so, sondern etwas, worin das Subjekt, das die Erfahrung macht, eben sich transzendiert. also tatsächlich eine Erfahrung des Gegenstandes als etwas, was etwas in mir anspricht, was eigentlich gar nicht kommensurabel ist mit meiner Subjektivität, als etwas, was hinausweist über bloße Subjektivität, eben auf den Gegenstand. Und das wird eben durch so, also durch diese so Form von Kunst und Institutionen, Soziologie, wie man das dann auch so in den ästhetischen Ablegern der Systemtheorie hat, wird dieses Moment eigentlich immer schon vorschnell zugunsten des Allgemeinen, der Analyse von Diskursen, von gesellschaftlichen Kontexten vernachlässigt. Während umgekehrt die Rezeptionsästhetik die Neigung hat, das, was ästhetische Erfahrung heißen könnte, eben tatsächlich sozusagen einen bloßen Rezeptionsprozess zu übersetzen und damit eigentlich zu reduzieren. Denn Rezeption ist eigentlich immer nur das, was an der Erfahrung sich sozusagen in Form einer Art symbolischen Tauschakts abstrahieren lässt. Nicht? Also die Rezeptionsästhetik konzipiert eigentlich, genauso wie bestimmte Formen von Produktionsästhetik, ästhetische Erfahrung wie auch Konstitutionen von Kunstwerken irgendwie immer schon als Tauschakt. Also es gibt irgendwie jemanden, der das herstellt, das löst sich von dem dann in einem abstrakten Sinne irgendwie ab, ne? In dem Sinne, dass das ein geistiges Eigentum ist, aber gleichzeitig für Deutung und so weiter verfügbar ist. Das ist dann das, was so heute immer so als Deutungsoffenheit von Kunstwerken gelobt wird, was im Grunde aber eigentlich nichts anderes heißt, als dass alle möglichen Leute damit irgendwas anfangen können. Während dann die Rezeption sozusagen die je subjektive Verwertung dieses Objekts in der Erfahrung ist. Da wird natürlich auch davon ausgegangen, dass eine Deutung irgendwie korrespondieren muss mit dem Gegenstand. Also ich kann nicht einfach irgendwas über einen Gegenstand sagen, was nicht vermittelbar ist. Ich muss mich schon auf bestimmte Aspekte seiner Form beziehen. Aber das, was tatsächlich ästhetische Erfahrung betrachtet wird, wird schon durch den Begriff der Rezeption, der ja aus der, nicht der, eigentlich ökonomisch grundiert ist, also eine Rezeption ist eigentlich ein Empfang im Hotel oder so, wird eigentlich weggeschnitten zugunsten von so einem Code-Modell, der eigentlich ästhetische Erfahrung und auch Produktion im Sinne von einer Kommunikation denkt, von einer Art von Tausch. Das trifft jetzt auch sicherlich nicht auf alle Rezeptionsästhetiken gleichermaßen zu, aber die Tendenz besteht auf jeden Fall darin. Und all diese verschiedenen Tendenzen, eben genauso wie diese sogenannte pragmatische Wende, die eben, wie es dann immer so schön heißt, vor allem darauf achtet, was Kunst tut und nicht das, was sie ist, und sozusagen eigentlich nur die Handlungsdimension von Kunst irgendwie untersucht, was eigentlich in gewisser Weise eine Abart der Rezeptionsästhetik ist, indem man dann eben sich anschaut, was bestimmte Werke in der Wahrnehmung politisch, gesellschaftlich oder wie auch immer induzieren oder auch nicht induzieren. Auch das trägt eigentlich dazu bei, dass die Konzentration auf das Objekt abgelenkt wird, auf das bloß Vermittelte, bloß Abgeleitete. Und unter all diesen Aspekten scheint mir also, dass das, was so Entauratisierung im Sinne von einem fortschrittlichen Prozess genannt wird, dass man das anders fassen müsste. Um das nochmal ein bisschen zu konkretisieren und auch zu zeigen, dass das nicht auf irgendwas Vor- oder Außergesellschaftliches im Werk hinausläuft, was ich hier sage, möchte ich einen Abschnitt aus der Rede über Lyrik und Gesellschaft vorlesen, wo Adorno sich genau mit diesem Begriff, was eigentlich gesellschaftliche Deutung von Kunst bedeutet, beschäftigt. Und also da beginnt er mit diesem Vortrag damit, dass er ein Verdacht oder ein Ressentiment, das was möglicherweise bei den Zuhörern besteht, aufgreift und sagt, man könnte erstmal den Eindruck haben, dass Lyrik und Gesellschaft irgendwie bloße Gegensätze sind, dass sich das miteinander beißt, weil Lyrik das Subjektivste überhaupt, das Intimste, also sozusagen die Selbstaussprache des Subjekts ist und Gesellschaft gewissermaßen ja das Prosaische. Sagt dann, dass das aber nicht stimmt und dass es eine gesellschaftliche Deutung von Lyrik ist, gibt, die aber eben nicht darauf hinausläuft, die Werke auf Standpunkte von Autoren oder so herunterzubrechen, und sagt dann, Dieser Gedanke aber, die gesellschaftliche Deutung von Lyrik, wie übrigens von allen Kunstwerken, darf danach nicht unvermittelt auf den sogenannten eben gesellschaftlichen Standort oder die gesellschaftliche Interessenlage der Werke oder ihrer Autoren zielen. Vielmehr hat sie auszumachen, wie das Ganze einer Gesellschaft als einer in sich widerspruchsvollen Einheit im Kunstwerk erscheint, worin das Kunstwerk ihr zu Willen bleibt und worin es über sie hinausgeht. Das Verfahren muss nach der Sprache der Philosophie immanent sein. Gesellschaftliche Begriffe sollen nicht von außen auf die Gebilde herangetragen, sondern geschöpft werden aus der genauen Anschauung von diesen selbst. Jetzt überspringe ich ein bisschen was und sage dann, aber verbindlich ist dieses Wissen, was man dabei gewinnt, nur, wenn es in dem Reihen der Sache sich überlassen, sich wiederentdeckt. Wachsamkeit ist geboten, zumal dem heute ins Unerträgliche ausgewalzten Ideologiebegriff gegenüber. Denn Ideologie ist Unwahrheit, falsches Bewusstsein, Lüge. Sie offenbart sich im Misslingen der Kunstwerke, ihrem Falschen in sich und wird getroffen von Kritik. Großen Kunstwerken aber, die an Gestaltung und allein dadurch an tendenzieller Versöhnung tragender Widersprüche des realen Daseins ihr Wesen haben, nachzusagen, sie seien Ideologie, tut nicht bloß ihrem eigenen Wahrheitsgehalt Unrecht, sondern verfälscht auch den Ideologiebegriff. Dieser behauptet nicht, aller Geist tauge nur dazu, dass irgendwelche Menschen irgendwelche partikularen Interessen als allgemeine unterschieben, sondern er will den bestimmten falschen Geist entlarven und ihn zugleich in seiner Notwendigkeit begreifen. Kunstwerke jedoch haben ihre Größe einzig daran, dass sie sprechen lassen, was die Ideologie verbirgt. Ihr Gelingen selber geht, mögen sie es wollen oder nicht, übers falsche Bewusstsein hinaus. Nicht, also hier wird, glaube ich, ganz gut auch das deutlich, was ich damit meinte, dass sich das Werk sozusagen seiner eigenen Dynamik her löst von Intentionen, Partikularinteressen, sozusagen irgendwelchen mehr oder minder notwendigen oder kontingenten Kontexten, in die man das Werk natürlich trotzdem einordnen kann und man kann da durchaus vielleicht auch einiges über das Werk herausfinden, wenn man das tut. Das aber das Entscheidende, was und das ist eben schon das Kriterium hier für Avanciertheit und Fortschrittlichkeit implizit, was damit angegeben ist, in den Werken das ist, worin die Werke tatsächlich ja nicht nur das sagen, was möglicherweise diejenigen, ihre Hervorbringer gar nicht beabsichtigten, sondern wie er selbst da sagt, sogar das sagen, was sie selbst gar nicht wollen. Also es gibt hier sozusagen einen sehr starken Begriff von einem blinden, überschüssigen Moment in den Werken selbst, das ohne die Vermittlung durch Subjekt, das sie erfährt und das sie herstellt, natürlich nicht entstehen kann, das aber trotzdem im Gegenstand selber steckt. Und es geht um die Erfahrung dieser Objektivität. Und das unterscheidet eben diesen Begriff von immanenter Deutung, die er hier entwickelt, von so abgeschmackten Formen von hermeneutischer Werkimmanenz, die eigentlich scheinimmanent sind, also nicht also Gadamer und so diese ganze klassische Hermeneutik, die interessanterweise von der Rezeptionsästhetik und Jauss und solchen Leuten dann auch sehr stark wieder aufgegriffen wird eigentlich und die im Grunde genommen gar keine Begriffe am Gegenstand gewinnen, sondern eigentlich sozusagen nur relativ leere Begriffe wie Erlebnis oder Anschauung oder so für diesen relativ doch sehr vermittelten Prozess ästhetischer Erfahrung haben. Und im Grunde genommen sich erschöpfen in einem Nachbeten dessen, was da schon steht. Also das ist polemisch gesagt eigentlich dieser sogenannte Zirkel des Verstehens bei Habermas, ne? bei Gadamer, der dann oft so ins Feld geführt wird gegen soziologische Deutung, die aber nichts anderes meint, als dass eigentlich der Deutende nichts anderes als das versteht, was da sowieso schon steht. Und das ist natürlich ein eminent unkritischer und ideologischer Begriff von Verstehen. Und was er hier entwickelt, unterscheidet sich davon eben darin, dass immanent eben nicht im Sinne einer Reproduktion dass der Oberflächengestalt des Werkes zu verstehen ist, sondern in dem Sinne, dass umso eher es dem Subjekt, das ein Werk versucht zu verstehen, gelingt, tatsächlich von sich selbst in der Konzentration, in der Auseinandersetzung mit dem Werk, in der Reflexion auch zu vergessen und hinauszugehen über die verschiedenen Vorurteile, Überzeugungen, Theorieansätze, die man vielleicht mitbringt, wenn man sich damit beschäftigt, dass umso stärker das gelingt, man umso stärker das versteht, was das Werk selber eigentlich sagt, auch wenn es das vielleicht gar nicht will. Also es geht hier gerade nicht darum, sich einzusperren in einen bestimmten Zirkel, der im Endeffekt nur in einem schlechten Sinn das partikulare Subjekt und den Gegenstand bestätigt und eigentlich autoritätshörig gegenüber dem Gegenstand wird, sondern tatsächlich um einen Erkenntnisprozess. Der setzt aber voraus, und jetzt komme ich langsam zum Schluss, und das ist der Punkt, warum ich gegen so diesen Begriff der Innovation und diesen Theoriepluralismus am Anfang einiges gesagt habe. Das Verstehen eigentlich überhaupt erst, Verstehen von Werken überhaupt erst beginnt in dem Moment, wo man vergisst, was man sozusagen an theoretisch-ideologischer Zurüstung da mitbringt. Das heißt nicht, dass man naiv und unreflektiert oder unbegrifflich am meisten versteht, sondern im Gegenteil. Also man muss sicherlich viele Dinge erstmal genau kennen, um auch die Grenzen von verschiedenen theoretischen Ansätzen zu begreifen. Aber das heißt, dass es im Moment der Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk, welcher Art das jetzt auch sein mag, sozusagen einen Umschlag geben muss, indem man diese Schemata, die möglicherweise vorher den Blick auf eine bestimmte Fragestellung wie die Geschlechterkonstellation oder eine bestimmte Ikonografie in einem Werk gelenkt haben und deswegen auch notwendig waren, wo diese Schemata dann gleichzeitig eben wieder vergessen und überstiegen werden auf die Erfahrung dessen, was in dem Werk selber geschieht. Nicht, also darum geht es. Und das ist immer eine Aussage über das Werk und über den Rezipienten. Denn natürlich lässt sich so eine Erfahrung nicht an jedem Werk beliebig reproduzieren, sondern ist davon abhängig, wie stark die Werke selber präformiert sind durch Ideologie, kulturindustrielle Zurichtung und so weiter. Und natürlich hängt es auch davon ab, inwiefern sozusagen tatsächlich die Subjekte, die diesen Prozess, diese Erfahrung machen, eigentlich überhaupt noch fähig sind, tatsächlich zu eine Beziehung zu dem Gegenstand herzustellen. Und das alles, was ich jetzt am Anfang sozusagen als negativen Fortschritt der Kunstgeschichte versucht habe zu beschreiben, ist also eher ein Versuch gewesen, um verschiedene Symptome für einen bestimmten Erfahrungsverlust auch zu beschreiben, an dessen Ende dann eben tatsächlich ein akademischer Betrieb steht, in dem philosophische Ästhetik, oder das geht ja sogar noch, das ist ja sozusagen oft noch so ein bisschen beheimatet in der Philosophie, die so ein bisschen für sich werkeln kann oft, noch schlimmer, dann Literaturwissenschaften, Kunstwissenschaften und so weiter, tatsächlich sich darin erschöpfen, bestimmte beliebige Gegenstände als relevant zu fingieren, damit man die nächsten paar Jahre eben damit versorgt ist, das dann zu beackern. Und ich denke, dass genau das eine Möglichkeit ist, sich die Erfahrung, die ich am Anfang erklärt habe, dargestellt habe, zu erklären und die tatsächlich, denke ich, ja jeder macht, der irgendwie reflektiert in so einem Studium oder auch in der Produktion von Kunst selber arbeitet, dass man eben nicht auf irgendetwas stößt, was einen dann notwendig beschäftigt und was sozusagen zur der großen Erkenntnis des eigenen Lebens führt und dass man auch nicht mehr abgesichert ist durch irgendwelche Vorgaben eines Kanons, eines Curriculums, sondern dass man mehr oder weniger glücklich oder unglücklich, je nachdem, das ist halt auch zufallsabhängig, bei irgendeinem Gegenstand hängen bleibt, der einem zugetragen wird, genauso sehr, wie man ihn sich aussucht und dann die nächsten Jahre in der Beschäftigung mit diesem Gegenstand eigentlich damit verbringen, zu legitimieren, dass man ausgerechnet dabei hängen geblieben ist. Das läuft aber im Endeffekt in dem gegenwärtigen Betrieb auf nichts als das hinaus, was Luhmann eben völlig zu Recht, der ist übrigens viel besser als seine Adepten, wenn man den so als Propagandisten von einer gewissen Ideologie versteht, ist das sehr interessant, als Legitimation durch Verfahren bezeichnet, nicht? Also man legitimiert das, was das Interesse für einen bestimmten Gegenstand nicht mit der Verbindlichkeit der Erfahrung, die man an diesem Gegenstand macht, sondern man legitimiert es durch bestimmte Relevanzkriterien, die man auf ihn appliziert oder indem man den Gegenstand, was auch immer das sei, so lange zurechthunzt, bis er irgendwie diesen Kriterien entspricht. Und in all dem, was man, denke ich, tatsächlich notwendig erfährt und wo man auch irgendwie kaum drum herum kommt, wenn man geistig arbeitet oder zumindest dafür bezahlt werden will, in dem steckt tatsächlich schon dieser Erfahrungsverlust. Und ich habe eigentlich nur versucht, jetzt zu skizzieren, dass bestimmte Theorieentwicklung auch in der Beschäftigung mit Kunst als Symptomatologie sich lesen lässt für diesen Verlust. Und demgegenüber, damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, geht es, wie gesagt, um das nochmal deutlich zu machen, nicht um die Rehabilitation von irgendeiner Art von unmittelbarer Erfahrung oder Naivität oder so, wobei man schon überlegen müsste, ob nicht der Begriff der Naivität, zumindest als Gegenbegriff zur Unnaivität, mit der mittlerweile in diesen Bereichen eigentlich gearbeitet wird, fast schon wieder zu retten wäre. Aber es geht nicht um Vorbegrifflichkeit oder so, sondern es geht darum, dass all das, was man lernt in der Auseinandersetzung mit Gegenständen und auch erst recht diese unterschiedlichsten Formen der Diskurskritik, Soziologie, Ideologiekritik und so weiter, eben nur dann Sinn ergeben, wenn man das nicht als ein Schemata begreift, mit dem man jetzt sozusagen durch die Welt läuft und alle möglichen Objekte fertig macht, solange bis man mit ihnen fertig ist, sondern als etwas versteht, was man notwendigerweise mitbringt, was man aber von einem gewissen Punkt an vergessen muss. Und deswegen ist es interessant, dass Adorno in der zitierten Passage von der Aura als vergessenem Menschlichen spricht. Also man könnte vielleicht sagen, dass in dem Maße, in dem in ästhetischen Objekten das steckt, was er als das vergessene Menschliche bezeichnet, also das sozusagen, was eigentlich für das spricht und das artikuliert, was die Individuen nicht artikulieren können, aber eben im Sinne einer Sprache des Gegenstandes, dass dem auf der Seite der Subjekte auch so etwas wie ein notwendiges Vergessen entspricht, das hinausgeht über diese vorgefertigten Denkformen, die über dieses Tableau von so pluralistischen Methoden und so weiter, die einem beigebracht werden, und dass dieses impulshafte Moment, in dem man das vergisst zugunsten des Gegenstandes, das ist, in dem sowas wie ästhetische Erfahrung noch bewahrt ist und dass das auch ein Index ist, um festzustellen, welche Aspekte von einem bestimmten Werk oder einer bestimmten Kunstform als avanciert bezeichnet werden können. Der Fortschritt steckt sozusagen genau in diesem Inkommensurablen und nicht in dem, womit man was anfangen kann. Ja, danke.